In den USA wird die Meinung immer mehr vorherrschend, dass es eine nützliche strategische Option ist, von der koreanischen Halbinsel den Fuß zu nehmen. Der Ex-Verteidigungsminister Perry sagte auf einem Vortrag, dass man Verhandlungen aufnehmen solle, um die Gefährlichkeit der nordkoreanischen Kernwaffen mit der Reichweite bis zum amerikanischen Territorium zu vermindern. Der Sonderbeauftragte der Ex-Präsidentin Reagan behauptete, dass die USA nüchtern Nordkorea als praktische Atommacht akzeptieren und dementsprechende Politik ausarbeiten sollten. Der Chef der Abteilung für Analyse der asiatisch-pazifischen Strategie einer Informationsfirma stellte ins Internet einen Beitrag mit der Forderung, dass die USA zuerst den Atomwaffenbesitz Nordkoreas anerkennen sollten. Die ehemaligen US-Beamten, darunter der frühere zweite Staatssekretär des Außenministeriums Roberto Galuzzi, sprachen sich in Süden für Dialog und Verhandlungen der neuen Administration mit Nordkorea aus. Ein Experte für Raketenabwehrsystem stellte fest, dass die USA umsonst und sinnlos enorme Kosten für die Errichtung des Raketenabwehrsystems ausgeben. Ein Oberforscher des Cato-Instituts meinte, dass es für die USA die nützliche strategische Option sei, von der koreanischen Halbinsel den Fuß zu nehmen. Die bedeutenden amerikanischen Medienanstalten wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender CNN teilten mit, dass die nordkoreanischen Kernwaffen kein Objekt für Geschäftsverhandlungen seien und dass Trump die Realität richtig einsehen und vernünftig denken solle.